wünsche einen wunderschönen guten Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Sachzwang FM hat sich ja schon oft mit dem Themenkomplex Psychoanalyse und Gesellschaftskritik befasst. Unter anderem mit Arbeiten von Uli Krug, von Christine Kirchhoff, von Robert Bösch. Ein weites Feld, und auch heute werden wir uns mit genau dem beschäftigen. Heute haben wir quasi einen Klassiker unter den dies betreffenden Texten im Programm. Es gibt Arbeiten von Ilse Bindseil und Ulrich Enderwitz aus den 70er Jahren. Heute hören wir zunächst den Text von Ilse Bindseil: Psychoanalyse als Subjekttheorie. Ulrich Enderwitz hat die Psychoanalyse als Erfahrungswissenschaft auseinandergenommen. Das in einer späteren Ausgabe von Sachzwang FM. Beide Texte sind übrigens zu finden in einem Buch von 1979 im Medusa Verlag. Und zwar dem Notizbuch 1. Psychoanalyse und Theorie der Gesellschaft, so der Untertitel. Der Text ist nicht ganz einfach, deshalb habe ich ihn mit etwas Musik zwischendurch versehen. Und auch geringfügig gekürzt. So, Dr. Indoktrinator wünscht jetzt also aufmerksame Unterhaltung und eine erbauliche Zeit, wenn jetzt in den nächsten 2 Stunden Psychoanalyse als Subjekttheorie behandelt wird. Von Ilse Bindseil. Was ist die Psychoanalyse und warum beschäftigen wir uns mit ihr? Wäre sie nur eine Psychologie unter anderen, wie der orthodoxe Marxismus meint, und nicht zugleich eine Kritik der Psychologie, wir brauchten uns nicht extra mit ihr auseinanderzusetzen, denn Psychologien haben wir, weiß Gott, schon zu viel. wäre sie nur eine ästhetische Theorie und Texttheorie unter anderen, wie die hermeneutische Theorie ebenso wie die ästhetische Theorie von links meint, und nicht zugleich eine Kritik der ästhetischen Theorie und Texttheorie. Wir brauchten uns nicht eigens mit ihr zu beschäftigen, denn von Ästhetik haben wir, weiß Gott, genug. Wäre sie nur eine Selbstkritik des Bürgertums unter anderem, wie ein fortschrittliches Verständnis der Psychoanalyse meint, und nicht ein Stück wirklicher, auf Selbstaufhebung zielender Kritik. Wir brauchten uns nicht eigens um sie zu kümmern. Zu lange schon steht die bürgerliche Selbstkritik im Geruch der Selbstbefriedigung und tatkräftigen Bewahrung des Status quo. Wenn die Psychoanalyse die Psychologie kritisiert, die ästhetische Theorie und Texttheorie kritisiert und das Bürgertum, soweit es in ihren theoretischen Kräften steht, aufhebt, dann muss sie über eine Erfahrung verfügen, die weder psychologisch noch ästhetisch noch im strikten Sinn bürgerlich ist. Da sie diese Kritik aber durchaus im Rahmen und Gewand einer spätbürgerlichen Selbstbespiegelung vollzieht, muss die Erfahrung, die sie in so bestimmten Gegensatz zum spätbürgerlichen Wissenschaftszusammenhang setzt, in ihr verborgen sein. Nicht schreit die Psychoanalyse ihre psychoanalytische Wahrheit als die gesellschaftliche Wahrheit heraus, beziehungsweise insofern sie genau das tut, ist sie nicht besser als jede beliebige Psychologie. In ihr ist vielmehr eine Wahrheit virulent, die in dem von ihr selbst repräsentierten, entstellten, symptomatischen Zusammenhang allererst entziffert werden muss. Wir müssen also davon ausgehen, dass wir es bei der Psychoanalyse mit einem durch und durch zweideutigen Ausdruck zu tun haben, der seine allerdings exquisite im bürgerlichen Wissenschaftszusammenhang so nicht aufzufindende Wahrheit erst unter Bedingungen einer ihn selbst auflösenden Kritik preisgibt. Thank you. was an der Psychoanalyse verträgt sich nicht mit unserer Annahme einer emphatischen, systemsprengenden Wahrheit, die sie angeblich transportiert. Dass sie an keiner Stelle, jedenfalls nicht emphatisch und explizit, das System sprengt. Also muss die systemsprengende Wahrheit so weit zurechtgestutzt sein, dass sie ins System passt, und in dieser zurechtgestutzten, angepassten Form müssen wir sie noch erkennen können. Was also ist zurechtgestutzt worden an der Psychoanalyse? Die Methode, die immerhin als die konsequenteste bürgerliche Anwendung der Dialektik gilt. Wobei man, wäre nicht das psychoanalytische Gegenbeispiel, jederzeit die Hand dafür ins Feuer hätte legen mögen, dass so viel dialektische Konsequenz, wie sie die Psychoanalyse an den Tag legt, zu einem durchaus nicht mehr bürgerlichen Resultat führen müsse. Und wenn nun die Psychoanalyse das Gegenteil beweist, so macht das ihre Anstrengung ebenso wunderbar wie ihre Methode für unseren Gesichtspunkt in der Tat verdächtig. Indessen wird man Schwierigkeiten haben, in der Methode einen methodologisch weitreichenden Fehler auszumachen. Ist die gewaltsame Anpassung einer systemfremden Wahrheit ans System also eher in der Konzeption des Gegenstandes zu vermuten? In der Tat lässt sich der Eindruck schwer vermeiden, dass die Psychoanalyse dem Bürgertum, vergleicht man die Rolle, die dieses in der psychoanalytischen Theorie spielt, mit der, die es im zeitgeschichtlichen Zusammenhang spielt, insgesamt entschieden zu viel Ehre antut. Aber dieser Einwand lässt sich nicht leicht substanziieren. Schließlich ist die Ehre, die die Psychoanalyse dem späten Bürgertum zollt, vor allem die Ehre der zersetzenden Kritik. Und es hält schwer, verstohlene Bemühungen um eine Rehabilitation, um eine Wiedergeburt, etwa unter günstigeren Auspizien auszumachen. Immerhin können wir wohl davon ausgehen, dass die systemsprengende Wahrheit, die die Psychoanalyse mitzuteilen und in der besonderen Form ihrer Mitteilung zu verschweigen hat, nicht in der Weise zurechtgestutzt ist, dass sie nur noch auf ebenso geheimnisvollem wie zufälligem Wege in einer Fußnote, einer Fallgeschichte etwa, aufgefunden werden kann. Dass vielmehr die Psychoanalyse insgesamt oder doch ein bedeutender Teil derselben Träger der systemsprengenden Wahrheit und daher entsprechend zurechtgestutzt ist. Was ist also an der Psychoanalyse im Ganzen falsch? Wenn wir überlegen, was an der psychoanalytischen Theorie so überwältigend richtig ist, dass wir uns genötigt fühlen, in ihr eine den bürgerlichen Zusammenhang überhaupt sprengende Wahrheit zu erkennen, dann ist dies erstens die restlose Auflösung falscher bürgerlicher Formen. Und wenn später in der vermeintlichen Nachfolge Freuds die Psychoanalytiker nicht geruht und nicht gerastet haben, bis sie das restlos demontierte Ich, die Fantasie, die Kreativität, all diese Popanze des spätbürgerlichen Kulturfetischismus richtig wieder aufgebaut hatten, so bestätigt diese eilfertige Wiedergutmachungsattitüde die primäre psychoanalytische Zerstörungsleistung nur. Und es ist zweitens das Festhalten an einem unveräußerlichen, substanziellen Interesse, das nicht, wie es der bürgerliche Markt- und Herrschaftsmechanismus suggeriert, bald fahren gelassen und verraten, bald festgehalten und realisiert, sondern nur, und sei es in den depraviertesten, entfremdetsten Formen, festgehalten werden kann. Erst wenn wir diese beiden Wahrheiten, in denen nicht etwa der positive und der negative psychoanalytische Impuls balanciert zum Ausdruck kämen, sondern in denen ein historisch bestimmtes Verhältnis beschrieben wird, erst wenn wir diese beiden Wahrheiten zueinander in ein Verhältnis setzen, das sie nicht um ihre jeweilige Wahrheit bringt, wird die historische Dimension erkennbar, in der die psychoanalytische Erörterung sich bewegt, und wird erkennbar, dass diese Dimension nicht mehr die bürgerliche ist. In der Tat lässt das Verhältnis keine andere Auflösung zu. Will man nicht jene kompromisslerische Auflösung auf sich nehmen, die in dem festgehaltenen psychoanalytischen Interesse an dem, was der Trieb will oder das Symptom zum Ausdruck bringt, nur die äußerste, wenn auch äußerst entfremdete bürgerliche Instanz erblickt, in deren Namen sich die Kritik vollzieht, dann bleibt allerdings keine noch so vorsichtig formulierte Kompromissformel übrig, die das, was die Psychoanalyse kritisiert und das, was sie als die Substanz ihrer Kritik festhält, in dasselbe bürgerliche Verhältnis brächte. Dass das Bürgertum für die Psychoanalyse zwar eine zentrale Rolle, aber nur die zentrale Rolle einer Rationalisierung spielt und aus ihm jedenfalls nicht die entscheidende Wahrheit zu gewinnen ist, die die Psychoanalyse charakterisiert, ist denn auch die zentrale Hypothese der hier angestellten Überlegungen. Unter dieser Hypothese wird, was gemeinhin als der Bestimmungsgrund der Psychoanalyse angesehen wird, als ihre historische Substanz und historisch längst erreichte Grenze, als da ist die jüdische Vaterreligion, die Freud die ödipale Problematik vorgegeben hat, die kleinbürgerliche Familienstruktur, die der innerfamilialen Problematik eine lebensbeherrschende Dominanz zuerkennt, die kleinbürgerlich-protestantische Moral, die in der Triebhaftigkeit die entscheidende Instanz, die für die Befriedigung und fürs Zugrundegehen zuständig ist, erblickt, wird also dieser Bestimmungsgrund der Psychoanalyse zum bloßen Darstellungsmaterial einer historisch anderen Substanz und Logik, die vom ehemals vermeintlich intakten bürgerlichen Zusammenhang nur noch die versprengten Randstücke vorzeigen kann und an ihnen einen ganz neuen Zusammenhang zu demonstrieren verspricht. Und diese Aufhebung der bürgerlichen Grundtendenz der Psychoanalyse und Einebnung ihrer zum Gegenstand und historisch bloßen Hintergrund einer ganz anderen Tendenz findet sich schon in der Psychoanalyse angelegt. Zwar hat sie dem bürgerlichen Missverständnis ihrer durch die strikteste Beschränkung auf bürgerliche Zwecke und Begriffe Vorschub geleistet, längst aber hat sie auch jeglichen Versuch, sie als eine bürgerliche Selbstdarstellung zu identifizieren, durch eine den Rahmen bürgerlicher Selbstdarstellung historisch und systematisch sprengende Totalisierung jener angeblich bloß bürgerlichen Probleme ad absurdum geführt. Thank you. Soll das wirklich alles bürgerlich sein? Fragt sich der erstaunte Rezipient. Die griechische Tragödie, der jüdische Vatergott, das mittelalterliche Märchen, die Shakespeare-Helden. Und ist es, wenn es eine also nicht einmal bürgerliche Bestimmtheit hat, ist es überhaupt? Das wäre, wenn überall das bürgerliche Triebsubjekt aufzuspüren wäre, wahrhaftig ein imperialer Zug des Bürgertums durch die Geschichte. Und es hat, weiß Gott, nicht an tapferen Bürgern gefehlt, die sich an ihm als an der eigentlichen Heldentat der Psychoanalyse beteiligt haben. Aber es hat auch nicht weniger gute Bürger gegeben, die von ihrem historischen Gewissen gepeinigt in das bestrickende Einerlei der psychoanalytisch unergründlichen Geschichtsdarstellung nachträglich die historisch nötigen Korrekturen einzufügen versuchten. Dankbar, eingedenk der Tatsache, dass erst der psychoanalytische Imperialismus die fremde Fragestellung möglich macht. Was war eigentlich psychisch an der Tagesordnung zu einer Zeit, als die Heimstatt der Psyche noch nicht der Bürger war? Ist dies der richtige Weg? Die Mängel an Historizität, die die Psychoanalyse aufzuweisen hat, durch eine korrektere psychoanalytische Historizität korrigieren zu wollen, könnte zu einer grotesken Verzerrung der Geschichte und der Psychoanalyse führen. Dann nämlich, wenn die Geschichte, zumal die bürgerliche, das Organisationsprinzip der Psychoanalyse gar nicht ist und diese ebenso wenig das der Geschichte. Anstatt also mit Hilfe der Psychoanalyse Evolutionstheorien und verkappte Geschichtstheorien zu zimmern, die ohnehin nur auf eine Beglaubigung dessen hinauslaufen, was bürgerlich ist oder bestenfalls war, sollte man den geschichtlichen Mangel der Psychoanalyse vielleicht eher als ein Desinteresse an Geschichte oder sogar als eine Wendung gegen die Geschichte, die bürgerliche Geschichte nämlich, verstehen, die ja tatsächlich die Bestandsstücke liefert. Und man sollte sehen, was in der Psychoanalyse tatsächlich mit der bürgerlichen Geschichte geschieht. so rein. Das reicht bis in die Therapie. Was geschieht denn in der Analyse? Es wird die falsche Geschichte zerstört, es werden die Lügen, die Schutzbehauptungen, die Rationalisierungen zerstört. Mit welchem Ziel? Damit die Geschichte nur korrekt erzählt werden kann? Mitnichten. Damit man aufhören kann, sich mit dieser Geschichte zu befassen. Und das müsste man nach einer so verstandenen Analyse auch tatsächlich tun. Denn die korrigierte Geschichte bietet keinen richtigen oder falschen Erzählstoff mehr. Sie besteht nicht mehr. Sie bestand nur, solange ihre Lügen, Schutzbehauptungen und Rationalisierungen bestanden. Die waren die Geschichte, nicht bloß Hirngespinste, Irrtümer und sonst nichts. Hören Sie auf, hört die Geschichte, die aus Ihnen bestand, auf. Die ganze Geschichte, so hätte es der Bürger gern, und da er sich nicht dazu verstehen kann, sich selbst für aufgehoben zu halten, mit dem guten Recht dessen, der als Klasse weiter besteht, so verwechselt er die Psychoanalyse mit einer Erzähltheorie, der es, da es vorzeigbare Fakten nicht gibt, tatsächlich bloß ums Erzählen geht. Und hat damit einen schönen, theoretisch rationalisierenden Ausdruck gefunden für eine Klasse, die über eine Vergangenheit, über eine Zukunft aber nicht mehr verfügt. Es ist aber eine andere Klasse, die die Ratio solcher Auflösung liefert. Das ist theoretisch notwendig und theoretisch bewiesen werden kann es auch. Notwendig ist die Annahme eines anderen geschichtlichen Subjekts, damit der Zirkel gesprengt und weder hermeneutisch ästhetisiert noch existenzialistisch hypostasiert werde. Der Zirkel, in den die Psychoanalyse durch die Radikalisierung ihrer Kritik einerseits, andererseits durch ihr radikales Festhalten an dem von ihr kritisierten Subjekt unvermeidlich gerät. Bewiesen wird diese Annahme durch die Anwesenheit gewisser materieller Elemente im System, die einerseits für die Unvereinbarkeit der bürgerlichen Psychoanalyse mit den bürgerlichen Wissenschaften bürgen und andererseits nur um den Preis der gänzlichen Zerstörung der psychoanalytischen Theorie aus ihr zu entfernen sind. Es sind dies die von Freud sogenannten kriteriellen Elemente seiner Theorie. Ödipuskomplex, Sexualtheorie, dynamische Traumtheorie, die in seiner Lehre ein ebenso geheiligtes wie im Kontext bürgerlicher Psychologie isoliertes Dasein führen und trotz der Heftigkeit, mit der Freud auf ihnen insistierte, ständig in Gefahr sind, als unfunktionale, erratische Blöcke in einer ansonsten bürgerlich angemessenen Theorie und Therapie beiseite geschoben zu werden. Baby, I feel good from the moment I arrive. Feel good from morning to the end of the day. To the end of the day. You and me, we live this life. Was nun den hermeneutischen Zirkel der psychoanalytischen Kritik betrifft, so braucht er, um gesprengt zu werden, nichts anderes zu werden als bloß gesprengt. Wir brauchen nur die psychoanalytische Kritik beim Wort zu nehmen, um in der Rekonstruktion des bürgerlichen Triebschicksals nicht die Wiederherstellung eines funktionsfähigen Bürgers zu gewahren, sondern die Bestätigung seiner Ablösung und Rekonstruktion seiner als historisches Detail, das unter dem Gesichtspunkt der Gegenwart seine historische Wahrheit preisgibt. Diese Prinzipien der Rekonstruktion sind hinsichtlich ihres fundamental bürgerlichen Charakters am wenigsten in Frage gestellt worden. Sie sind es gleichwohl, die am wenigsten bürgerlich sind. Es ist dies vor allem der Begriff des autonomen, starken, nicht verdrängenden, lustbereiten, produktiven Ich, in dem von jeher das frühbürgerliche, aufklärerische Konzept vom Bürger und künftigen Weltbürger wiedererkannt worden ist und der doch, wenn man die inhaltliche Spezifität jeder einzelnen emphatischen Bestimmung ins Zentrum stellt, nichts weniger als bürgerlich ist. Immerhin hat sich die allgemeine aufklärerische Idee eines autonomen, freien, starken Individuums längst als eine historisch definite Wahrheit, als die anthropologisch-psychologische Bedingung nämlich eines reinen ökonomischen Verhältnisses herausgestellt. sie könnte sich nur unter entsprechenden ökonomischen Verhältnissen wiederholen. Nicht nur liefert daher der psychoanalytische Ich-Begriff zum frühbürgerlich-aufklärerischen den genauen Gegenbegriff, er signalisiert entsprechend revolutionär veränderte bzw. der Veränderung fähige ökonomische Verhältnisse. Dass es aber nicht genügt, den psychoanalytischen Ich-Begriff als einen zum frühbürgerlich-aufklärerischen bloß komplementären Begriff zu behandeln, als seine psychologische Detaillierung etwa oder geschichtlich reifere Ausführung, wird klar aus der im bürgerlichen Rahmen unauflöslichen Kontradiktion, die im psychoanalytischen Ich-Begriff steckt. Der sagt ja nicht etwa, wie noch der frühbürgerlich-aufklärerische, wie der ideale Mensch, das heißt der Bürger, beschaffen sein muss. Er sagt vielmehr, welche Ideale der Mensch hat aufgeben müssen, zum Beispiel seine Lust, um ein Bürger zu werden. Dem frühbürgerlich-aufklärerischen Entwicklungsmodell und quasi utopischen Entwurf steht also auf der psychoanalytischen Seite ein reines Rekonstruktionsmodell gegenüber, das von einem transzendentalen Standpunkt aus die Rekonstruktion der Konstitution des Bürgers betreibt. Es ist dieser über das Bürgertum hinausgehende Standpunkt und nicht etwa ein hinter das Bürgertum und seine fragwürdigen Errungenschaften zurückgehendes Interesse, der erlaubt, etwa den Zusammenhang von Ich und Lust auszusprechen. Denn vor dem Bürger war ja kein Ich, in dem Sinn, in dem es die Psychoanalyse und in Rudimenten schon die Aufklärung bemüht. Seit dem Bürger aber ist es mit der Lust vorbei. Der bürgerliche Charakter zeigt ja ganz deutlich, und die bürgerlich-protestantische Ethik fordert es unüberhörbar, dass der Bürger seine Stärke und Autonomie auf seinen Triebverzicht gründet. Ihm diesen Triebverzicht zu erlassen, heißt, ihn als Bürger aus den Angeln zu heben und nicht ihm eine komplementäre Eigenschaft hinzuzufügen. Dieses Ausschließungsverhältnis von bürgerlicher Ich-Stärke und Triebbefriedigung ist so radikal, dass wir uns nicht einmal, wenn wir uns dadurch unbürgerlich gemeinte Befriedigungsformen auszudenken versuchen, auf eine dem bürgerlichen Triebverzicht platterdings entgegengesetzte und in Wirklichkeit also bloß komplementäre Befriedigung stützen könnten. Wir haben keinen Begriff von Triebbefriedigung, wir haben nur einen Begriff von Triebverzicht und eine ergänzende, von diesem abgeleitete Vorstellung von Libertinage und Ersatzbefriedigung. Und es zeichnet die Psychoanalyse aus, dass sie uns kein Befriedigungsmodell liefert fürs bürgerliche Geschäft, sondern nur prekäre Modelle der Resignation und Balance. Es bleibt uns ja doch, was sie nicht als bloß vagen Kompromiss, sondern als reale Befriedigung verspricht, in unserem Kopf erhalten. Freilich nicht als Erinnerung, wie wir nicht zuletzt dank der Psychoanalyse fälschlich meinen, höchstens als Mahnung, dass die bürgerliche Befriedigung nicht die ganze Befriedigung ist. Noch Freud zumindest lässt keinen Zweifel daran, dass mit unserem Ich in unseren Verhältnissen eine reale Befriedigung nicht zu gewinnen ist. Das Urteil über die bürgerliche Gesellschaft ist ihm eilfertig und interessiert genug als kulturanthropologischer Pessimismus ausgelegt worden, nach dem Motto, wenn schon im Bürgertum die Ausweglosigkeit regiert, dann soll diese Ausweglosigkeit ein universales Schicksal sein und das Bürgertum soll wenigstens darin regierend sein, was Erkenntnis, Analyse und Ausdruck der Ausweglosigkeit betrifft. Diese äußerste Bestätigung des bürgerlichen Monopols, wie sie sich als Kult der Selbstzerstörung und perversen Selbstbespiegelung an die Psychoanalyse gehängt hat, kann unser Interesse nicht sein. Wenn Freud die Unvereinbarkeit bürgerlicher Unabhängigkeit und Triebbefriedigung konstatiert, dann können wir nur fragen, wie sieht der Rahmen aus, in dem Unabhängigkeit mit Befriedigung nicht kollidiert? Wie sieht die Unabhängigkeit aus, die nicht mit Befriedigung kollidiert? Wie sieht die Befriedigung aus, die mit Unabhängigkeit nicht kollidiert? Angesichts der grenzenlosen mimetischen Qualitäten des spätbürgerlichen Kulturbetriebs ist es schwierig, auch nur die Radikalität der Fragestellung zu wahren. Festzuhalten bleibt, dass es bei dem, was Freud an realer Befriedigung suggeriert, nicht um irgendeine Konzession und sei sie für den rigiden bürgerlichen Sozialcharakter auch noch so skandalös, nicht um irgendeine Konzession an den Bürger geht, der des ständigen Triebverzichts überdrüssig ist. So sehr es bei der Konstitution des bürgerlichen Charakters um eine aus Triebverzicht gewonnene Ich-Stärke geht, so wenig geht es bei der Befriedigung, die Freud signalisiert, um die Aufhebung etwa bloß des Triebverzichts. Worum es geht, ist vielmehr die Aufhebung des Triebs, von dessen Konstitution als ein Ding an sich und eine abgespaltene Welt das Bürger-Ich lebt. Und die Neuformulierung der Befriedigung unter einem nicht mehr bloß triebhaften, sondern einem rekonstruierten, universalen Aspekt. Smoke the same cigarettes as me. and I'm doing this, and I'm signing that, and I'm trying to make some more. Baby, baby, baby, come back. Can't you see? I'm on a losing streak. Wo immer wir daher auf ein Befriedigungsangebot stoßen, das uns eine Befriedigung als die psychoanalytisch versprochene Befriedigung präsentiert, brauchen wir uns nur zu fragen, ob eine solche Befriedigung die bürgerlichen Verhältnisse, das heißt auch nur unseren bürgerlichen Charakter, sprengt. Wo nicht, mag uns die versprochene Befriedigung angenehm sein, sie mag uns angenehmer machen für die anderen, sie mag uns zum Durchhalten befähigen und sei es auch nur zum Durchhalten in untragbaren Verhältnissen, die psychoanalytisch gemeinte Befriedigung ist sie jedenfalls nicht. Es ist nicht nur die methodische Zerstörung bürgerlicher Inhalte durch die Psychoanalyse, dies, dass jede Entwicklung als Rationalisierung, jede Befriedigung als Ersatzbefriedigung, jede Äußerung als Symptom, jede inhaltliche Orientierung als Fixierung und Regression entlarvt und als Heilung nur der Verzicht auf unbotmäßige Wünsche und milde Resignation präsentiert werden, was die Alternative schon rein logisch erzwingt. Es gibt auch inhaltliche Elemente in der Psychoanalyse, die die Alternative aus der Abstraktheit einer bloß logischen Notwendigkeit und Utopie befreien und diese Alternative selbst, wie immer merkwürdig und verquer, zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel der Ödipus-Komplex, Grundskandal der Psychoanalyse, die mit ihm angeblich ihren unwissenschaftlichen, im Grunde bloß mythologischen Charakter unter Beweis stellt. Der Ödipus-Komplex, Grundpfeiler der psychoanalytischen Auflösung des Bürgerlichen, dem in keiner seiner Äußerungen gestattet wird, über diese schicksalsträchtige Grundkonstellation der Kindheit hinaus zu gelangen. So sehr der Ödipus-Komplex die Wahrheit ist, auf die die Psychoanalyse das Bürgertum bringt, so sehr ist er andererseits eine Wahrheit, die das Bürgertum längst sprengt Und dies nicht nur, weil sie zu zerstörerisch für das Bürgertum wäre, sondern auch, weil sie längst eine materiell andere Wahrheit ist. Zweideutige Beziehung des Ödipus-Komplexes zum Bürgertum, dessen nackte Wahrheit er angeblich bloß ist, erscheint nicht zuletzt aus der wissenschaftstheoretischen Entwicklung, die er genommen hat und in deren Verlauf ihm seine geschichtliche Überholtheit und Ablösung durch sogenannte präödipale narzisstische Fixierungen bescheinigt worden ist. In der psychoanalytischen Diskussion, auch der soziologisch orientierten, ist nie ein Zweifel daran gelassen worden, dass es sich bei der präödipalen Störung im Vergleich zum Ödipus-Komplex um die gravierendere Krankheit handelt. So wie die psychoanalytische Theorie sich erst durch die Dramatik des Ödipus-Komplexes hindurch bis zu den phänomenologisch unauffälligeren präödipalen Phasen vorgearbeitet hat, so hat auch die soziologisch orientierte Theorie sich durch den Ödipus-Komplex hindurcharbeiten müssen, bis sie den Anlass fand für die ungleich radikalere Diagnose des Nicht-mal-Ödipus, der präödipalen Fixierung. die geschichtliche Entwicklung ist ihr dabei zu Hilfe gekommen. Denn was in der Entwicklung der psychoanalytischen Theorie quasi nur eine wissenschaftliche Notwendigkeit, ein theoretischer Automatismus war, dass man sich tastend zu immer früheren Entwicklungsphasen vorarbeitete, das stellte sich auf der soziologischen Ebene nun als die Bewegung der Geschichte selber, der bürgerlichen jedenfalls, heraus, in deren Verlauf der ödipale Typus verabschiedet und der vaterlose, präödipal fixierte, auf den Schild der geschichtlich dominanten Entwicklung gehoben wurde. Der Vorgang ist auch wissenschaftstheoretisch interessant. Aus einigen bürgerlichen Grundkategorien mit einer bedeutenden geschichtlichen Plausibilität und einem fatalen Hang zur Anthropologisierung, die weder vor den alten Griechen noch vor den modernen Eingeborenen Halt macht, wird als Resultat einer wissenschaftsimmanenten Entwicklung und einer gleichzeitigen kurzfristigen gesellschaftlichen Veränderung das soziologische Instrumentarium zur Beschreibung eines zeitlich unerhört beschränkten Phänomens, einer kulturanthropologischen Krise, nämlich im späten Bürgertum der zweiten Jahrhunderthälfte. Man ist versucht, in dieser Reduktion eine Art Gesundschrumpfungsprozess der psychoanalytischen Theorie zu sehen, eine Reduktion ihrer anthropologisch aufgeblähten Aussage auf die Dimension der gesellschaftlichen Verhältnisse, deren reflektierter Ausdruck sie ist. Dass in dieser Reduktion eine unerhörte Hypostasierung der psychoanalytischen Kategorien steckt, die aus dem Kontext einer ans therapeutische Verhältnis fixierten Analyse und einer den therapeutischen Standpunkt radikalisierenden Geschichtstheorie das positive Nacheinander miteinander konkurrierender und einander ablösender geschichtlicher Charaktertypen macht, darf gleichwohl nicht übersehen werden. Diese Hypostasierung wird auch nicht dadurch wettgemacht, dass die neu definierten Begriffe zu einer den psychoanalytischen Befund noch vertiefenden bürgerlichen Selbstkritik genutzt werden. Dass sie eine Krise diagnostiziert, daran lässt die präödipale Diagnose keinen Zweifel. Denn was uns ihr zufolge ins Haus steht, ist ein extrem aggressiver, frustrationsintoleranter Typus, der über keine eigenen Kontrollmechanismen, Verzögerungsmechanismen, Verarbeitungsmechanismen mehr verfügt, der nur der haltlosen Befriedigung imperativer, ihm zumeist von außen eingeimpfter Bedürfnisse nachjagt, der weder zur Herstellung noch zur Lösung eines Konflikts imstande ist und es zum Konflikt auch gar nicht kommen lässt, vor lauter Dreinschlagen und geschlagen werden, verschlingen und verschlungen werden. Seht, Das ist der Bürger von heute, sagen Psychoanalytiker und Soziologen gleichermaßen entsetzt. Ohne Ödipus-Komplex, ohne Verdrängung und Neurose, aber auch ohne Internalisierung, Identifizierung und Sublimierung. Ein Tier ohne die den Tieren eigenen Kontrollmechanismen. Ein Produkt und Agent bürgerlicher Zersetzung. Wir, die Bürger von gestern, müssen uns vor ihm fürchten. Diese unerhörte Hypostasierung eines theoretischen Verhältnisses zu einer Phänomenologie der geschichtlichen Abfolge bestimmter Typen wird durch den selbstkritischen Gewinn, den sie erbringt, nicht wettgemacht. Nur zum Schein nämlich wird in dieser schonungslosen Diagnose dem Bürgertum eine letale Prognose gestellt und ihm der Exitus vorausgesagt. In Wirklichkeit bedeutet die Hypostasierung des theoretischen Verhältnisses zuallererst eine Hypostasierung des Bürgertums selbst, in kulturpessimistischem Gewand, und manches, was Bestimmung einer künftigen, von kleinbürgerlichen Zwängen freien Gesellschaft hätte sein können, wird unter der Überschrift Narzissmus zum Charakteristikum einer bürgerlichen Generation erklärt, der es gelungen ist, die Angst vor Zerstörung in den Appetit auf Selbstzerstörung umzuwandeln. Wenn das Bürgertum schon zugrunde gehen muss, nichts anderes besagt die präödipale Diagnose, dann soll es nur an sich selbst zugrunde gehen. Und noch während es schon zugrunde geht, reden wir über nichts anderes als über das Bürgertum selbst. Was danach kommt, ist die Katastrophe, denn die Welt geht mit dem Bürgertum zugrunde. Oder, wie viel eher zu erwarten steht, eine neue Seite im unerschöpflichen Buch der bürgerlichen Geschichte. diese in letzter Instanz affirmative Bedeutung der Narzissmusdebatte wird wahrscheinlich weniger bestritten werden als der qualitative Unterschied, der mit ihr zwischen der orthodoxen Theorie des Ödipuskomplexes und der modernen Narzissmustheorie gesetzt wird. Denn dass das affirmative, jede fremde Zukunft ausschließende Interesse nicht schon den Ödipuskomplex kennzeichnen soll, dies wohl feinstgesponnene Produkt der spätbürgerlichen Selbstbezichtigung, wird schwerlich einleuchten. Doch ist gerade die spekulative Abstraktheit des Ödipuskomplexes das Moment, das ihn nicht nur gegen eine vernünftige Historisierung, sondern auch gegen die bürgerliche Tautologie des Ich bin ich immunisiert. Und es ist gerade dieses Moment, das durch die falsche Materialisierung des Ödipuskomplexes zum historischen Typus zunichte gemacht wird. Nicht, als ob es den Narzissmus als ein Produkt der bürgerlichen Aufklärung nicht gäbe. Nur, dass er ein dem Ödipuskomplex gleichrangiger psychischer Ausdruck sei, sein Resultat womöglich, muss bestritten werden. Denn den Ödipuskomplex als Theorie trennt vom Narzissmus, dass er die objektive Tendenz der Geschichte, wie immer verquer, noch mitbedenkt. Der ödipale, sprich bürgerliche Charakter, wird in ein prinzipiell defizitäres Verhältnis zu verzerrten Ansprüchen gesetzt, an denen theoretisch, wiewohl der Bürger sie prinzipiell nicht befriedigen kann, als einer objektiven Instanz doch festgehalten wird. Dagegen nimmt der Narzissmus, ganz wie der Name sagt, den objektiven Status der narzisstischen Individuen gar nicht mehr wahr. Nichts bleibt, außer dem alten Ödipus, woran der Narzissmus noch gemessen werden könnte. Und so bleibt auch ganz unthematisiert bzw. wird objektiv verschleiert, dass den narzisstischen Sohn vom ödipalen Vater mitnichten nur die Verschiedenartigkeit der Neurosen trennt, mit der sie jeweils geschlagen sind, dass sie vielmehr auch die Verschiedenartigkeit der geschichtlichen Perspektive trennt, die in ihrer jeweiligen Neurose zum Ausdruck kommt und die den Vater in eine präzise Relation zu einer von ihm unterschiedenen Notwendigkeit setzt und den Sohn ganz ungeniert wieder als die katastrophische Notwendigkeit selber setzt. Reintronisation des Bürgers als wie immer katastrophales geschichtliches Subjekt, wie sie um den Preis der Narzissmusdiagnose erkauft wird, ist illusionär. Der Narzissmus, den man beim späten Bürger konstatiert, ist nicht die geschichtlich notwendige Konsequenz aus dem Ödipus-Komplex, nur die spätbürgerliche Konsequenz. Die geschichtlich notwendige Konsequenz muss aus dem gezogen werden, was an ihm geschichtlich notwendig ist. Das ist jedoch zu allerletzt der Bürger, der gerade durch den Ödipus-Komplex in seiner Dissoziation von objektiven Zwecken vorgestellt wird. Seien es seine eigenen privaten, die ihm verwehrt sind, seien es reale, die er nicht erreicht. Vielmehr muss die Konsequenz in dem gesucht werden, woran im psychoanalytischen Modell der Bürger selbst noch gemessen wird. In der Figur des Ödipus-Komplexes sind die Bedingungen der bürgerlichen Konstitution zum objektiven, durch den Vater repräsentierten Zweck in die Bedingungen der bürgerlichen Dissoziation von einem entfremdeten objektiven Zweck gewendet und so als generalisierte Kategorien des Verlusts um die Mutter versammelt. Was passiert im Ödipus-Komplex? Ödipus-Komplex wird ein Konflikt, der auf der Ebene, auf der er angesiedelt ist, nicht bewältigt werden kann, durch eine Verschiebung auf eine andere Ebene, inklusive Objektwechsel und Gefühlswechsel, bewältigt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf die Mutter findet statt, stattdessen Anlehnung an den Vater, Identifikation mit ihm, gebremste, hierarchisierte, sublimierte Gefühle, die die Soziabilität des frisch gebackenen Bürgers gewährleisten. Was unter den sexuellen Bedürfnissen nicht sublimiert wird, wird durch Verschiebung auf der sexuellen Ebene selber entschärft. Weg von der Mutter und hin auf Ersatzobjekte, die einerseits den Sexualakt gestatten und andererseits die gleichzeitigen identifikatorischen öffentlichen Beziehungen nicht hindern. Warum braucht es aber bei so viel Differenzierung noch die Mutter? Weil diese Differenzierung sehr häufig gar nicht gelingt und der Regelfall vielmehr der Neurotiker ist, der vor den gesellschaftlichen Anforderungen ebenso wie vor den sexuellen kapituliert, weil nämlich der ödipale Hass auf den Vater fortdauert und die Mutter als das originale Triebobjekt sich hindernd vor die Befriedigung mit dem gesellschaftlich anerkannten Ersatzobjekt stellt. Also gelingt in den meisten Fällen gar nicht die bürgerliche Konstitution und wird selbst in utopische Ferne gerückt? Aber was wäre das dann, was seit bürgerlicher Zeit tagtäglich misslingt? Ist bürgerliche Konstitution nicht doch gerade dies stets verfehlte, prekäre Gleichgewicht von öffentlicher Funktion und entmischten Trieben, das Freud abwechselnd am Entwicklungs- und am Regressionsmodell studiert? Gerade der normale Bürger, sagt die Psychoanalyse, lebt ja vom Ersatz. Was wäre also die Mutter in einem Zusammenhang, den nur der Ersatz regiert? Der Ursprungsmythos, das archaische Ganze, an das man sich nach so viel fruchtloser Entwicklungsleistung sehnsuchtsvoll erinnert? Oder die Utopie im Rücken, die dafür sorgt, dass auch in der Ersatzlösung Willkür und Zynismus ausgeschlossen bleiben und unzerstörbar nur der utopische Elan erhalten bleibt? Freilich zeigt die psychoanalytische Rekonstruktion ganz genau, dass es die gemeinte Mutter gar nicht gibt. Und Unfug ist es, die Mutter, die in einer naturgeschichtlichen Beziehung zum Kleinkind steht, mit der Mutter des neurotischen Erwachsenen, der zu ihr in einer entwickelten geschichtlichen Beziehung steht, in einen Topf zu werfen. Wer sagt denn überhaupt, dass eins zu tun hat mit dem anderen? Der Patient gewiss, denn der erinnert sich. Aber was bringt ihn überhaupt dazu, sich zu erinnern? Nicht, dass ihm die Erinnerung nicht hilft. Wem nur noch die Erinnerung bleibt, dem sollte sie auch helfen, zumal dann, wenn sie als eine negative Bestimmung fungiert, die nicht der Wiederherstellung des biografischen Zusammenhangs, sondern der Einsicht in seine privatistische Entfremdung vom objektiven geschichtlichen Zusammenhang dient. Dass aber die Mutter, die am Ende der Erinnerung steht, mehr als ein bloß formelles Kriterium zur Identifikation von Ersatzbildungen ist, beziehungsweise dass sie diese kriterielle Bestimmung ausgerechnet ihrer Eigenschaft als Mutter verdankt, ist eine Annahme, die nur innerhalb der Erinnerungstheorie gedeihen kann, in deren Rahmen man sich eben nur erinnern kann. Außerhalb dieses Ersatzzusammenhangs verliert auch die emphatische Bestimmung der Mutter ihren Sinn. Was könnte sie denn dazu prädestinieren, mehr zu sein als selber bloßes Surrogat? Dass ihr aus unerforschlichen Gründen zur Fixierung geneigtes Kind seine zu Triebwünschen entmischten Bedürfnisse auf sie wirft und diese Triebwünsche als entmischte immer schon unerfüllbare Wünsche sind? Oder ist es die Einzigartigkeit einer monopolistisch gewalttätigen Beziehung zum Kind, das die Freiheit der physischen und psychischen Unabhängigkeit noch nicht kennt und nach seiner bürgerlichen Bestimmung auch nie kennenlernen wird? Ganz recht, sagt schon Freud, der aufgeblasene Bürger muss eben lernen, dass noch seine schönsten Erinnerungen bloß unvollständige, klägliche Phantasmagorien sind. Also ist auch die Mutter nur eine Ersatzvorstellung und die hervorragendste unter allen, weil sie die Konnotation von Nichtersatz und Originalität am unzerstörbarsten bewahrt? Ganz recht, insofern es um die Bedeutung der biografischen Mutter für den erwachsenen Bürger geht. Darum kann der Bürger auch mitnichten etwa auf die Mutter als auf eine sozusagen innerbürgerliche Instanz verweisen, den Flucht- und Angelpunkt der psychoanalytischen Kritik, und diese Kritik als radikale Selbstkritik in Anspruch nehmen, um einmal mehr nur seine Autonomie in der Geschichte und die Nichtexistenz eines womöglich anderen Geschichtssubjekts zu beweisen. Aber unabhängig von diesem biografischen Zusammenhang existiert ja noch jene Reflexionsinstanz, die für die Identifizierung und Denunziation des Surrogats zuständig ist und die daher von etwas zehren muss, was nicht Surrogat sein kann. Wir sagen dazu ebenfalls Mutter. Zweifelsfrei gilt, dass diese Instanz, wenn sie schon mit der biografischen Mutter nichts zu schaffen hat, noch weniger mit dem ethnologisch-mythologischen Rekurs auf urgeschichtlich-kollektive Definitionen der Mutterrolle zu schaffen hat, so lange zumindest, wie dieser nur zur ideologischen Rechtfertigung des einzelbiografischen Mutterkults als des spätbürgerlichen Surrogats für den verlorenen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang herangezogen wird. Die Instanz, die selbst noch die biografische Mutter, dieses unwiederbringlich Verlorene des traumatisierten Spätbürgers, zum Surrogat erklärt, ist keine Mutter, sondern Bestandsstück eines postbürgerlichen Zusammenhangs, in dem der Bürger nur noch als historisches Detail vorkommt. erscheint. Nur weil die Welt so bescheuert ist, wie ihr Fernsehprogramm, sind wir immer zu Hause und schauen es doppelt so lange an. Wir fallen auf Scientology rein und das Hütchenspiel. Lass es kommen, lass es sein, lass doch mal die Sonne rein und genieße ihren Widerschein. Widerschein, Widerschein. Beziehungen wichtig sind, kriegen die alles ab. Und die, die wir lieben, kriegen uns dadurch satt. Wenn ihr dann wieder einsam seid, das ist der Wunderpunkt. Wissen wir, dass wir traurig waren, aber nicht mehr den Grund. Widerschein, Widerschein, Widerschein, Widerschein, Widerschein, Widerschein, Widerschein, Widerschein, Widerschein, Widerschein, Widerschein. Ein Stück begreifen ist schon die psychoanalytische Kritik. Freilich ist es verzerrt, selber entstellt durch das bürgerliche Denkverbot, das sich auf alles, was nicht bürgerlichen Kategorien gehorcht, bezieht und das immer wieder die Umkehrung der historischen Abfolge erzwingt, die Verwandlung von Zerfallskategorien in Kategorien der progressiven Differenzierung. Entstellt ist diese eigentlich schon nachträgliche Darstellung des Bürgertums durch etwas, was sie zu einem authentischen Dokument des Bürgertums selber macht und ihr den Schein einer typisch bürgerlichen, heroischen Vergeblichkeit und äußersten Selbstverleugnung verleiht, die verzweifelte Anstrengung einer letztmaligen Aneignung und bürgerlichen Integration von etwas, was längst nicht mehr bürgerlich ist. Und es ist wohl vor allem diese für die Substanz der Theorie gefährliche Form der entstellenden Aneignung, die uns die Psychoanalyse so lieb macht und lieber als manche Theorie, die entschieden weniger entstellt. Dass in ihr die Wahrheit über uns noch einmal als unsere Wahrheit ausgesagt wird, auch wenn es auf Kosten der Wahrheit geht. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Sachzwang FM. Das war's für heute. Ihr habt heute den ersten von zwei Teilen, von zwei unglaublich fundierten Texten gehört. Der heutige, den ihr in den letzten zwei Stunden gehört habt, kam von Ilse Bindseil aus den 70er Jahren, 1979 veröffentlicht. Sie hat sich Gedanken gemacht über Psychoanalyse als Subjekttheorie. Sozusagen der Januskopf zu diesem Vortrag oder Text ist eine Arbeit von Ulrich Enderwitz, der gleichzeitig Psychoanalyse als Erfahrungstheorie behandelt hat. Diesen Aufsatz könnt ihr in der nächsten Ausgabe von Sachzwang FM hören. Wer beides vielleicht mal nachlesen will, dem sei empfohlen ein Buch, das Horst Kurnitzky 1979 herausgegeben hat, nämlich das Notizbuch 1, Psychoanalyse und Theorie der Gesellschaft. Da sind beide Aufsätze abgedruckt. Man kommt auch anders dran, und zwar durchs Internet. Könnt ihr mal eine Suchmaschine anwerfen und die Daten eingeben. Dann stoßt ihr in Freiburg beim Saira Verlag auch auf die beiden Aufsätze. Die Initiative Sozialistisches Forum da freundlicherweise auch wieder veröffentlicht hat. Okay, Dr. Indoktrinator, ganz erschöpft vom Vorlesen, verabschiedet sich jetzt bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sachzwang FM, Vorlesungen über die bürgerliche Gesellschaft.